Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 951 an Goethe, Weimar, 16. Februar 1804. Ich bin nun dem Ziel meiner Arbeit nahe und muss mich vor allem, was mir die nötige letzte Stimmung rauben oder verkümmern kann, sorgfältigst hüten, besonders aber vor allen französischen Freunden. Entschuldigen Sie mich also, mein teurer Freund, mit der evangelisch-christlichen Liebe, die ich Ihnen in ähnlichen Fällen gleichermaßen bereithalten will. SCH